Oh yeah. Ich zähle mein Geld. Ich zähle schnell. Ja Mann, ich liebe mein Geld. Denn Geld regiert die Welt. Ich liebe das Money, es tut mir so gut. Ich liebe die Farbe, Homie, ich lieb den Geruch. All dieses Money ist meins, all dieses Money ist meins. Ich nehme mir deins, das ist kinderleicht. Und jetzt hab ich viel mehr Geld. Ja, yeah. Du sagst, es hält nur die Liebe. Sagt ich grad auch zu meiner Geldzähmaschine, ja? Yeah. Lila, lila, lila. Ja, yeah. Grün, grün, grün. Ja, yeah. Blau, blau, blau. Ja, yeah. Genau, genau. Versace, Versace, Medusa, Medusa. Du bist ein Loser. Schisch, schisch. In Mathe war ich ausreichend. Ja, yeah, Geld hab ich trotzdem ausreichend. Du sagst, es geht nicht um Geld, sondern um Liebe. Ich liebe mein Geld, yeah.